Wollen Sie die Worte dieses Liedes wiederholen? Wetzt die langen Messer, wetzt die langen Messer. Sharpen the long knives, sharpen the long knives. Am Laternenpfahl. At the lamp post. Blut, Blut soll fließen. Blood should flow. Knüppelhaare dick. Huh? Knüppelhaare dick. The cudgels should fall thickly. Wir pfeifen auf die Freiheit. We don't care for freedom. Der Sowjetrepublik. Of the Soviet Republic.